weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich trag das schon so lange mit mir rum. Das bringt mich sonst noch um. Ich weiß nicht, was das heißt für dich, doch ich kann das nicht länger still bewahren. Du musst es jetzt erfahren. Und wenn ich so zerstöre, was wir waren, ich muss dir was sagen. Ich würde dich gern für immer um mich haben, hätte mir das nie zugetraut. Doch mit dir würde ich's wagen. Du, ich muss dir was sagen. Ich würde dich gern für immer auf Händen tragen, hätte da selbst nie dran geglaubt. Doch mit dir würde ich's wagen. Ich weiß schon lang, dass da was ist, und hab geglaubt, dass ich das leugnen kann. Jetzt schau mich nicht so an. Je mehr ich es vergessen wollt, je mehr ich mir gesagt hab, gib das auf, desto stärker wurde es auch. Und egal, was das bedeutet, es muss raus. Ich muss dir was sagen. Ich würde dich gern für immer um mich haben, hätte mir das nie zugetraut. Doch mit dir würde ich's wagen. Du, ich muss dir was sagen. Würd dich gern für immer auf Händen tragen, hätt da selbst nie dran geglaubt. Doch mit dir würd ich's wagen. Und immer wenn wir uns nun sehen, weiß ich, ich kann nicht mehr rückwärts gehen. Glaub mir, das hier war nicht mein Plan. Kannst du mich verstehen? Ich muss dir was sagen. Ich würd dich gern für immer um mich haben, hätt mir das nie zugetraut. Doch mit dir würd ich's wagen. Du, ich muss dir was sagen. Ich würd dich gern für immer auf Händen tragen, hätt da selbst nie dran geglaubt. Doch mit dir würd ich's wagen.